I never felt that sense from other people. I always just, I remember when I was 20 and I started to really... Ich habe nie die Bestätigung von außen gebraucht. Als ich 20 war und die ersten richtigen Songs geschrieben habe, da war mir klar, das möchte ich hauptsächlich machen. Das ist der Weg, den ich gehen will. Da gibt es keinen Zweifel. Ich mache das für mich und niemanden sonst. Originalzitat Natasha Khan, Kopf von Bat for Lashes. Vom Cover-Artwork bis zu der Produktion ihrer Alben, bis hin zu den schrillen Outfits, die sie bei Fotosessions trägt, die hübsche 29-jährige Britin sieht ihre Karriere als Gesamtkunstwerk und möchte folglich alle Aspekte dessen selbst kontrollieren. Ihre aktuelle CD Two Sons entstand in Kalifornien, New York, London und ihrer Heimatstadt Brighton. Das alles nach einer ziemlich verschrobenen Logik. Constructed a devious plan to avoid my record company as much as possible. Ich habe da einen irren Plan entworfen, um die Plattenfirma möglichst zu meiden. Ich bin viel herumgereist und habe an ganz verschiedenen Orten aufgenommen, manchmal auch im heimischen Wohnzimmer. Die Idee war, meine Vision zu dem Album so lange wie möglich gegen äußere Einflüsse zu schützen, also auch im Studio nicht gestört zu werden, weil ich viel experimentieren und frei und spontan ans Werk gehen wollte. Dieses Mal habe ich sogar gelernt, erste Ideen nicht sofort zu verwerfen, wenn sie mir auch zuerst nicht gefallen, denn manchmal sind es genau diese Ideen, an denen man kreativ wachsen kann. In der Welt von Natasha Khan wimmelt es nur so von schrägen Fabelwesen, morbidem Charme und Naturmystik. Sie versucht mit ihrer zeitlosen Herangehensweise an Cover-Artwork, Bühnenpräsentation oder eigenen Videos nicht irgendeinem Klischee zu entsprechen, sondern entwirft lieber selbst eins. Kein Wunder, denn was Imagination angeht, schöpft Khan aus dem Vollen. Früh übt sich. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit mit einigen traurigen Momenten, die aber eigentlich jeder kennt. Ich nutzte meine Zeit, um in meine Gedankenwelt einzutauchen, Natur zu erfahren, Schmetterlinge zu beobachten, Märchen zu lesen und an Magie zu glauben. Das ist diese typische englische Kombination aus Geschichtsbewusstsein und Naturverbundenheit, die ich während meiner Kindheit sehr mochte. Die esoterische Pop-Diva, die mit fast 30 immer noch wie 19 wirkt, arbeitet hart daran, sich abzugrenzen. Ihre Musik ist nicht auf einen Stil reduzierbar, sondern wartet mit vielen Einflüssen auf. 80er Synth-Pop, Fleetwood Mac, Johnny Mitchell, all das blitzt mal in den verschiedenen Songs auf und verschwindet genauso schnell wieder. Ist man dann bereit, sich auf die Ideen der Musikerin einzulassen, wird man mit viel Liebe zum Detail belohnt. Beispielsweise wie der Titel ihres aktuellen Albums Two Sons. Two Sons are obviously two giant, hot, life-giving forces. Die Idee hinter dem Titel Zwei Sonnen ist, dass es sich hier um zwei heiße, lebensspendende Kräfte handelt. Ich mag die Metaphern, die sich daraus ergeben. Zwei Liebhaber, zwei kreative Köpfe, zwei Aspekte deiner selbst, zwei Landschaften oder verschiedene Länder, Tag und Nacht. Als ich das Album schrieb, fiel mir auf, dass sich so viel um den Konflikt dreht, der aus dieser Dualität entspringt. Entweder sie ziehen sich an oder stoßen sich ab. Bat for Lashes mit Kate Bush oder Tori Amos zu vergleichen, ist zwar irgendwo fantasielos, liegt aber auf der Hand. All diese Künstlerinnen kreierten ihre eigenen Kleinuniversen, entwickelten sehr sorgsam ihr eigenes Image und leben abgeschottet vom hektischen Leben der Großstadt, lieber in England in einem Haus auf dem Lande und produzieren dort in ihren eigenen Studios. Und fragt man Bat for Lashes alias Natasha Khan nach ihren Zukunftsplänen, so sehen die ganz ähnlich aus. An einem Ort zu sein, wo ich als Musiker akzeptiert werde, aber trotzdem meine Ruhe habe. Obwohl es ironisch klingt, genug Erfolg zu haben, um alleine arbeiten zu können. Ein Haus auf dem Land mit einem Studio im Garten, eine Familie zu haben und tolle Musik zu machen. Das ist, was ich will, ist, die Freiheit zu haben, das zu tun. There's a place I must go. There's a place I must go. It's not a place I have seen, but I'll get there in a blue dream. Down the ocean road, past a sign that says good luck town, into a darkness where the stars do. is a place I must.